Vom Reichtum der Luxemburger gekauft, fallen die rheinischen Kurfürsten und auch der Herzog von Sachsen Karl zu und in Rense wird dieser 1346 gewählt. Aber in Bund mit den Städten und den eifernden Minoriten stellt sich der Bayer zum Kampf. Karl hat zunächst wenig Erfolg. Noch ist die Entscheidung in dem großen Streit nicht gefallen, als Ludwig auf einer Bärenjagd bei Bruck an der Amper im Oktober 1347 plötzlich stirbt. Der Stern des Böhmen und seines vom Westen des Reiches her stammenden, mit Frankreich eng verbündeten Hauses kann nun aufgehen. König Johann erlebt diese glückliche Wendung nicht mehr. Obwohl erblindet, hat es den alten Kempen dorthin gelockt, wo sein Herz zu Hause ist, wo eben Schwerter aufeinanderschlagen und Lanzen gebrochen werden. Wenn der Engländer gegen den Franzmann zu Feld zieht, darf an der Seite der Franzosen der Luxemburger nicht fehlen. So findet denn der alte Raufer und Unheilstifter dort seinen Tod, wo er im Leben am anständigsten gewesen ist und seine Zeche auch wirklich bezahlt hat, im ehrlichen Männerkampf auf dem Schlachtfelde. Er rückt in die Kampflinie ein, als bei Crecy am 26. August 1346 die Banner seiner Freunde zu sinken beginnen und teilt als Blinder, angeschmiedet an einen Ritter, der ihn führen muss, kräftige Hiebe aus, bis er erschlagen wird. Sein Sohn Karl aber ist rechtzeitig von dem Unglücksschlachtfeld gewichen, auf dem sein Vater mit 25.000 Franzosen zu liegen kam. Niemand kann nach dem Tod Ludwigs das Königtum des Luxemburgers verhindern. Dieser Karl IV., 1347 bis 1378, hat sich schon in der Jugend als geschickter Politiker und Finanzmann bewährt. An der Pariser Universität zu erstaunlicher Gelehrsamkeit herangebildet, die Freude seiner Lehrer, hatte er mit 14 Jahren Abschied nehmen müssen, um dem Vater in seinen zweifelhaften italienischen Unternehmen, das nicht von Dauer war, zu helfen. Er hat dabei in Italien die hohe Schule einer gerissenen Staatskunst gelehrig durchgemacht. Später tritt er seinen Gegnern als ein Meister der Ränke und echter Sohn des alten Ränkeschmieds Johann gegenüber, nur viel konsequenter und äußerlich korrekter, darum aber 10-mal gefährlicher und erfolgreicher. Und was für ein tüchtiger Verwaltungsmann ist doch dieser Kaiser. Unter schwierigen Verhältnissen in Tirol bewährt, hat er später das durch die Verschwendungssucht Johanns ganz heruntergekommene Böhmen wieder in Ordnung gebracht und den königlichen Besitz wiederhergestellt. Hier ist er dann endgültig Herrscher geworden, den Vater hat er mit einer Geldsumme abgefertigt. Geld wird überhaupt eine der stärksten Waffen dieses Lebens. Den letzten Schliff erhält dann Karl als Teilnehmer an den geschäftigen Reisen seines Vaters an der Seite des alten Kartenmischers und Kulissenbewegers. Nun huldigen ihm die 34 Städte des großen Städtebunds, wie es Regensburg und Nürnberg bereits getan, wie es auch die rheinischen Städte tun. Die Habsburger gewinnt er, indem er seine Tochter Katharina dem Herzog Rudolf IV. Verlobt. Von den Wittelsbachern hat keiner den Schneid, sich gegen ihn zu stellen, und den englischen König, der nach der deutschen Krone greifen möchte, weiß er durch kluge Unterhandlungen von dem Plane abzubringen. Den Meißner, den nun die Wittelsbacher aufstellen wollen, kann er durch reiche Zahlungen gänzlich gewinnen. Zudem schweigt in Deutschland damals die Politik fast gänzlich, da seit Weihnachten 1347 vom adriatischen Hafen Spalato ausgehend das schreckliche Sterben des schwarzen Todes durch unser Land stürmt, durch die engen Gassen der Städte, denen noch alle sanitären Einrichtungen mangeln. Mit dieser Pest, zum Teil ihr voraus, läuft durch ganz Deutschland eine unbarmherzige Austilgung der Juden, die durch ihren Wucher und wohl auch durch ihr herausforderndes Benehmen sich allenthalben verhasst gemacht haben. Zahllos sind damals die Juden, dem Tod entfliehend, aus Deutschland, wo sie sich überall eingenistet hatten, nach dem Osten geflüchtet, wohin sie ihr altertümliches Deutsch vermischt mit hebräischen Brocken getragen haben, so dass bis tief in den Osten hinein, ja sogar später bis nach Sibirien, dieses Jiddisch-Deutsch erklingt. Der schwarze Tod wird in Deutschland auch durch die Büßerscharen der Geißler oder Flagellanten weitergetragen. so häufen sich überall die Leichen zu Bergen. Bald rückt der neue König den Wittelsbachern auf den Leib, und zwar an ihrer empfindlichsten Stelle in der Mark Brandenburg, wo der Markgraf Ludwig wenig beliebt ist und die Fürsten ringsum ihm feindlich gesinnt sind. Da taucht nun, eine der seltsamsten Begebenheiten der Geschichte Deutschlands, ein alter Mann auf, der erklärt, der Markgraf Waldemar von Brandenburg zu sein. Er sei fast 30 Jahre lang durch eine Wallfahrt im Heiligen Lande festgehalten worden. Nun war der wirkliche Waldemar im Jahre 1319 gestorben und ganz ordnungsgemäß beerdigt worden, aber der Erzbischof von Magdeburg schenkt dem Abenteurer sogleich unbedingten Glauben, und bald stehen dem Heimkehrer Heerscharen der Nachbarn zur Verfügung, um sein Land von den Wittelsbachern wiederzugewinnen. Karl IV., eben im Kampf Ludwig in Frankfurt an der Oder zu bezwingen, erteilt nach einigem Zögern dem falschen Waldemar die Belehnung. Aber auch die Wittelsbacher sind nicht müßig gewesen. Es gelingt ihnen, den Grafen von Schwarzburg zum Gegenkönig zu erheben, einen mutigen Haudegen, aber armen Teufel, dem nur eine einzige Burg, Greifenstein bei Schwarzburg, gehört. Nach einigem Klingenkreuzen am Rhein bewegt der Böhmenkönig seinen bald durch einen Schlaganfall gelähmten Gegner durch kluge Unterhandlungen vom Gegenkönigtum abzustehen, indem er ihm die Kosten seiner Unternehmungen in Höhe von 20.000 Mark Silber vergütet. Als der arme Günther ganz kurz darauf stirbt, gibt ihm Karl mit dem Fürsten in vornehmer Weise das Geleite in seine Grabstätte in der Frankfurter Borromäuskirche. Bald darauf kommt auch der endgültige Frieden mit den Wittelsbachern 1350 zustande. Der falsche Waldemar wird vom König fallen gelassen und taucht am Anhalter Hofe unter. Karl gibt den Wittelsbachern die Mark zurück, allerdings verkleinert um die Lausitz, die er selber behält. Mit Freuden kann der König ein Jahr später die Zertrümmerung der gewaltigen wittelsbachischen Hausmacht sehen, indem Ludwig die Mark seinen Brüdern Ludwig dem Römer und Otto dem Finnen überlässt. Der holländische Besitz des Hauses geht nach dem Tod der Kaiserwitwe Margarete auf ihren Sohn Wilhelm, von diesem auf seinen Bruder Albrecht über, der eine neue Linie der Wittelsbacher bildet. Als dann auch Niederbayern unter Stephan, dem letzten Sohn des verstorbenen Kaisers, wieder selbstständig wird, sind glücklich alle Söhne mit Ländern versorgt. Aber mit dieser Zersplitterung ist zugleich das ehedem so mächtige Geschlecht zur Ohnmacht verdammt, zumal ihm bald Tirol entgleitet und Karl ihm später auch die Mark mit seinen Listen abzuängstigen weiß.